Ich schwöre noch, fühl mir mein Film. Ja, ja. Komm, wir rauchen Gras, trinken Champagne. Ey, komm, wir trinken Champagne. Ich verliere nicht.